Als ich im Sommer letztes Jahr allein als Fremd in Spanien war, die Straße heiß und endlos lang, da hielt ein großer Wagen an. My Lady of Spain, ich hab dich gesehen, mein Herz war gewonnen. My Lady of Spain, denn du bist so schön, so schön wie die Sonne. Auf ihre Yacht lud sie mich ein, ein Diener brachte roten Wein. Ihr Kleid aus Samt war himmelblau, doch meine Blue Jeans alt und grau. My Lady of Spain, ich hab dich gesehen, mein Herz war gewonnen. So schön wie die Sonne. Und als für mich der Abschied kam, schenkte sie mir ihr goldenes Band. Ich sprach, ich habe nichts für dich. Sie sagte nur, vergiss. Ich hab dich gesehen, mein Herz war gewonnen. My Lady of Spain.